Transparenz für die Ohren. Bauer Jupp, geht das mit der Aufnahme klar? Ah ja, ich sehe auch schon, Heinerle nimmt auf, damit wird das auch passen. Gut, damit begrüße ich euch alle zur heutigen Sitzung des Team Polgef. Heute ist der 22. März. Ich gucke direkt einmal weiter. Das ist ein Punkt, den ich an der Stelle noch gerne an Klaus abgeben würde. Top 0 Organisatorisches, da hatten wir, oder da hattet ihr, weil ich ja letzte Woche nicht da war, ja über die Wahlen gesprochen. Die Bildung einer Projektgruppe war da die Anregung aus der Sitzung und aus der Runde heraus. Wenn das jetzt halt bei Organisatorisches drinsteht, dann nehme ich das mal an, dass das in gewisser Weise auch eine Diskussionsanregung für die Runde hier sein soll, oder? Richtig, Geoffrey. Ich hatte das gleich ganz oben eingetragen, weil das letztes Mal gerade bei der, also in der Projekte, Wahlkampfabschlüsse, Wahlkampf Berlin, hatte ziemlich viel drin und dann war da halt eine breitere Diskussion, die auch ein bisschen kontrovers war in manche Richtungen, aber so der Konsens war, dass man mal wirklich rückblickend seit Niedersachsen eventuell einzelne Wahlkämpfe, Ergebnisse und auch Gründe erforschen sollte, weshalb das immer etwas weiter abgesunken ist, ne? Und wie man das eventuell durch Abänderung von Strategie und Kampagne wieder auf ein vernünftiges Maß hochbringen könnte. Und der Vorschlag, das eventuell hier im Polgef-Team anzusiedeln, kam dann von mir. Und ich hatte das auch versprochen, das in die heutige Sitzung zu tragen, was ich hiermit getan habe. Ja, und das sollte ja dann auch noch weiter geführt werden oder beziehungsweise erstmal intensiviert werden, dadurch, dass wir uns im Real-Life-Treffen zusammenfinden. Und ich weiß nicht, welcher Termin dafür angedacht war, aber da kam jede Menge Rückmeldungen. Dann zu diesem Termin kann ich nicht. Also ich glaube, dazu sollten wir uns dann nochmal zu einer Terminfindung separat aufraffen. Also ich denke, wenn eine derartige Projektgruppe ins Leben gerufen werden soll, dann wird sich das eh nicht innerhalb eines Termins abarbeiten lassen. Deswegen sollte man logischerweise zwar einen Termin nehmen, an dem alle können, aber ich glaube, es ist weder möglich, einen zu finden, an dem alle Leute können, noch ist es überhaupt, man wird ja eh mehr als einen Termin brauchen. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn jemand an einem Termin nicht kann. Vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu. Also es wurde auch angedacht, dass wir vielleicht mal uns eine externe Hilfe nehmen, die uns mal von außen betrachtet und eventuell ganz andere Denkanstöße gibt, als wenn wir uns selbst ständig analysieren. Nur wie soll das gedacht sein? Der müsste ja eigentlich im Prinzip unsere gesamte Vorgeschichte dann mehr oder weniger aufgearbeitet bekommen, um das vernünftig beurteilen zu können. Also ich frage mich, ich habe das noch ein paar Mal durchdacht gehabt. Mir erscheint das zwar eine ganz nette Idee zu sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das realisiert werden soll. Ja gut, Michael hatte eine Wortmeldung. Ja, ich wollte den Satz jetzt nicht unterbrechen. Rede erstmal weiter, ich komme gleich. Nee, also es gibt ja Politwissenschaftler und auch Analysten in dem Bereich, die könnte man halt konsultieren. Das machen ja andere Parteien auch im größeren Stil. Die Frage ist, ob wir uns das leisten können. Aber ich halte den Blick von außen wichtiger, als wenn wir das selbst machen, weil wir kommen zu den falschen Schlüssen möglicherweise, wenn wir uns anders wahrnehmen als Leute, die uns von außen wahrnehmen. Diese Behauptung würde ich unterstreichen, ja. Nur die Frage ist, können wir uns das leisten? Da müssen dann aber mal die Landesverbände in ihre Kassen gucken und sagen, ob das ginge. Die Frage ist, können wir uns das leisten, es nicht zu tun? Es verursacht Kosten und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Geld ist momentan eine Ressource, die auf Bundesebene derzeit echt nicht vorhanden ist. Gut, bevor wir über die Frage nachdenken müssen, was kostet so ein Spaß? Dann müsste man erstmal Angebote einholen. Gäbe auch andere Möglichkeiten. Es gäbe die Möglichkeiten, über irgendwelche Stiftungen probieren, an so etwas ranzukommen, was natürlich von uns eine unheimliche Offenheit bedeuten würde. Es gibt so Möglichkeiten. Es gibt auch Stiftungen, die zum Beispiel politische Kurse anbieten, Kommunalkurse anbieten etc. Wenn man an solche Leute ranging, da gibt dann sag einfach mal den Preis relativ gering zu halten. Ich habe da schon mal bei einer vorgefühlt. Ja, wir müssen uns dafür natürlich auch interessant machen. Und diese Stiftungen sind eigentlich auch die, die zum Beispiel Wahlkämpfe eigentlich immer relativ großflächig auswerten. Ich habe eine organisatorische Frage. Es hieß eben Real-Life-Treffen. Die sind immer sehr zeitaufwendig, Anreise, Abreise etc. Welche Möglichkeiten gibt es, sich inhaltlich zu beteiligen, wenn man nicht die Zeit hat, zu einem Real-Life-Treffen zu kommen? Auch ein Real-Life-Treffen muss vorbereitet werden. Man kann nicht einfach blauäugig in ein Real-Life-Treffen gehen. Dann kommt genau das raus, was eben gesagt wurde. Dann drehen wir uns im Kreis. Dann sind alle die Sachen, die wir schon mal gesagt haben oder jeder schon mal gesagt hat, kommen wieder nach vorne und im Endeffekt kommt nichts bei raus. Also ein Real-Life-Treffen wird nur in meinen Augen nur Sinn machen, wenn wir zum Beispiel Fragen, die man dann dort in Gruppen bearbeitet, wenn man die vorher ausarbeiten würde. Und das würde, ja, das wäre in Pets möglich, das wäre in Mumble-Sitzung möglich. Das sehe ich so ähnlich. Und ich hatte vorhin schon mal mit Olaf gesprochen. Und dort heißt, wir haben ja Teile davon haben wir ja schon mal gemacht. Auf zwei Marinas war das. Da gibt es noch Aufzeichnungen, da gibt es noch Pets darüber. Ich erinnere bloß dran, vor der Bundestagswahl hatten wir sogar Leute, die sich damit beschäftigt haben, während der AG Strategie und auch Wahlkampf beziehungsweise Wählerverhalten und solche Sachen gehabt. Diese ganzen Dinge muss es ja noch geben, dass man die mal einbezieht. Und da kam einfach der Vorschlag, dass jetzt mal diese ganzen Links auf diese Dinge bereits irgendwo zentral zu sammeln. Ne? Und das wäre vielleicht der erste Schritt von so einer Projektgruppe. Dass mal allem habhaft wäre, was es aus der Vergangenheit noch gibt, ne? Und das vielleicht einmal gegenüberstellen, auch die Ergebnisse dort gegenüberstellen und Vergleiche oder so irgendwas. Jetzt einfach die drei vergangenen Wahlen, beziehungsweise vier, wenn man Hessen die Kommunalwahlen mit dazu nimmt, auch nochmal aufzuarbeiten und mit einzubinden und vielleicht dort das auch in die Ergebnisse das bereits einfließen zu lassen. Und dort auch hat man teilweise ja sogar professionelle Unterstützung. Da haben sich ja welche bereit erklärt. Eventuell, wenn man jetzt vielleicht versucht, diese Leute nochmal anzusprechen, hat man vielleicht auch Chance. Soll ich jetzt sagen, du hast den Job? Ja, danke, Astrid. Das konnte nur von dir kommen. Ich weise nochmal darauf hin, dass ich noch einen anderen Job in der Partei habe. Ja, ich weiß. Du musst ihn ja auch nicht alleine machen. Such dir Menschen, die dir helfen. Aber wenn du es koordinieren würdest, wäre ich da schon gar nicht so unglücklich. Also ich wäre unter gewissem Maße wäre ich dazu bereit. Ich würde dann aber vorschlagen, ich würde mir gleich eine Hilfe versichern. Ich habe nämlich unseren Wahlkampfkoordinator aus Thüringen, Thomas, der ist ja auch im Raum, bereits hier dazu eingeladen. Eventuell, wenn er bereit wäre, mir ein bisschen dabei zu unterstützen, könnte ich mir das überlegen. Klar, kein Problem. Okay, du hast den Job. Gut. Dann kann ich an der Stelle, glaube ich, dann dieses Thema erstmal für heute abhaken und dann da für die Zukunft auf immer mal wieder nach Ergebnissen fragen oder immer mal wieder subtil nachfragen, wie der Sachstand ist. Ja, Geoffrey, Vorschlag von mir wäre tatsächlich, dass man es unter Projekte führt. Und dann kann man ja verweisen, eventuell Wiki-Seite oder solche Sachen aufmachen und hier ein Pad im Ding. Und dann kann man da Ergebnisstände und Weiterführung. Und eventuell, wenn dann ein Real-Life-Treffer oder so angedacht ist, können wir das ja dann eventuell in die Richtung anpacken. Ne? Und wenn Jürgen richtig verstanden hat, hat er schon Kontakt aufgenommen, eventuell über irgendwelche Stiftungen oder sonst irgendwas, Profis oder so, wenn wir das zusammengetragen haben, das sollte natürlich ziemlich schnell passieren, dann könnte man dort eventuell das dann auch schon mal. Klaus, das sei so nett, halt mich da dann auf jeden Fall mit auf dem Laufenden. Auch den Michael Kittlaus. Das wäre mir relativ wichtig. Und wenn ihr mich braucht, dann sag um Himmels Willen Bescheid. Astrid, du weißt genau, mit Bescheid sage und um Hilfe frage, da habe ich keine Probleme. Ja, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Du weißt ja, wie das ist. Ne? Gut. Ich habe es auch gerade eben schon ins Musterpad übertragen. Super, ne? Dann würde ich sagen, ich kann ja auch machen, ich mache nachher noch ein Pad auf, das ich dann auch da drin verlinke, wo man einfach erstmal das, was schon war, Ergebnisse, Verlinkungen und so einfach sammle und die einzelnen ansprechen. Olaf dürfte da einiges haben aus der Marina und wir haben ja auch ein bisschen was mehr aus Thüringen und sind auch die anderen Pulgefs einfach aufgerufen, in ihre Landesverbände einfach rumzufragen, ob es da auch irgendwas gibt. Und im Vorstand bzw. bei den jeweiligen, teilweise haben sie ja Wahlkampfkoordinatoren gehabt, dass die da einfach mal auch ein bisschen dazu beitragen, dass wir da mal eine Sammlung zusammenkriegen und dann wäre das schon mal ein Anfang. Ich danke euch. Ja, wenn ich das richtig interpretiere, ist da noch eine Wortmeldung von Olaf offen, ne? Ja, hat sich erledigt. Vielen Dank. Okay. Das hatte ich jetzt. Ich hatte auch gedacht, dass ich schon dran gewesen wäre. So, wollen wir dann direkt weiter zu den Themenwochen gehen? Dann sind nämlich Michael und Olaf eh dran. Ja, Michael, machst du? Ja, ich habe nur auf die Antwort, ob wir weitergehen wollen, gewartet. Ja, ganz kurz. Zum einen, wir eigentlich regelmäßig Montag 22.15 im Mumble. Ich habe das mal reingeschrieben. Wer Interesse hat, kann natürlich gerne dazu kommen. Wir haben uns gestern auch getroffen, haben auch einige Zuhörer gehabt. Nächster Schritt für die kommende Themenwoche, Arbeitstitel Digitale Infrastrukturen, ist, dass wir schauen, wer inhaltlich jetzt vorbereiten kann. Es gibt ja drei Unterthemen. Wir haben natürlich an die Themenbeauftragten gedacht. Zu Datenschutz, digitale Grundrechte habe ich Patrick Breyer angeschrieben. Vielleicht er oder Mitarbeiter aus seinem Team. Wir haben einige andere im Blick. Das ist jetzt erstmal vorrangig der nächste Schritt, hier ein Team zusammenzustellen, das inhaltlich Logbuch und Flyer vorbereiten kann. Also wer Ideen hat oder auch direkt inhaltlich mitarbeiten möchte, kann, ist natürlich gerne aufgerufen, sich an mich oder Olaf geschickterweise zu wenden. Wir haben zwar einige im Blick, aber es kann nicht schaden, wenn noch der ein oder andere dazu stößt. Ansonsten gehen wir auch über die AG Innerparteiliche Bildung. Die hat ja über Holger Burbach mal eine Liste der Referenten aus der Partei zusammengestellt. Diese Referenten sind immer noch ansprechbar. Das heißt, vielleicht stehen sie uns dann zur Verfügung, um eben den besagten Content zu liefern. Wie steht die Partei im Moment? Welche Positionen hat sie bezogen auf die digitalen Infrastrukturen, sodass wir das dann also zeitnah auch mit einem Projektmanagement versehen können, das Meilensteine und so weiter definiert, sodass wir wieder punktgenaue Landungen hinlegen können, ihr über den Shop bestimmte Sachen als Kontingent bestellen könnt, weil sie vorhanden sein werden. Ich habe dann nochmal eine Frage zu der letzten Themenwoche. Haben ja vorwiegend Nordrhein-Westfalen Hermi und Moni mal namentlich genannt, sehr vieles gemacht. Auch in Rheinland-Pfalz ist ja eine Veranstaltung gelaufen. Sind da Veranstaltungen auch geplant von eurer Seite her? Braucht ihr da Leute? Wollen wir da irgendwo was anschubsen? Also ich denke, wir bleiben im Prinzip dabei, wie wir es bisher gemacht haben. Die zweite Themenwoche war ja schon umfänglicher, auch mit zusätzlichen Veranstaltungen. Zwei Mumble-Sitzungen im Vorfeld finde ich sehr schön. Wir orientieren uns, denke ich, an der letzten Themenwoche und jeder, der beitragen kann, Veranstaltungen machen kann, herzlich gerne natürlich. Okay, danke. Ein Nachtrag. Es gibt inzwischen durchaus Erfolge, die wir auch benennen können. Das, was du gerade angesprochen hast beispielsweise, auch in Bayern wurden Veranstaltungen durchgeführt, nur by the way. Eine Bitte an dieser Stelle. Wenn ihr aus euren Landesverbänden wisst, dass Veranstaltungen stattfinden werden oder stattgefunden haben, bitte tragt sie doch auf der dafür angelegten Wiki-Seite ein. Denn nicht nur wir brauchen einen Überblick, wo denn was stattfindet, damit wir wiederum darauf verweisen können, sondern auch Leute, die neu einsteigen und sich orientieren möchten. Was ist denn eine Themenwoche? Wann hat denn wer was gemacht? Wo ist denn bereits Kompetenz vorhanden? Was war denn da und wie ist das gelaufen? Dieser Input oder dieser Rückfluss an Informationen ist enorm wichtig, damit wir quasi ranken können, wo brauchen wir noch was, wo ist Bedarf, warum haben sich aus jenem Gebiet oder jenem Landesverband vielleicht überhaupt niemand gemeldet, keine Piraten daran teilgenommen, wenn wir den Eindruck haben, da hat niemand was eingetragen. Das kann an einem Informationsdefizit liegen. Darum erwähne ich es nochmal an dieser Stelle mit der Bitte, bitte tragt die Sachen ein. Das kann aber auch daran liegen, dass wir tatsächlich keine Veranstaltungen durchgeführt haben. Dann hätten wir also einen Verbesserungsbedarf. Danke. Eine Bitte, könnt ihr den Link auf die entsprechende Wiki-Seite nochmal mit ins Pad pasten? Machen wir sicherlich. Noch einen Nachtrag. Es gibt zwischendurch auch Vorstellungen aufgrund lokaler Erfolge, dass man unter der Woche sozusagen auch Thementage durchführt. Jeder darf das machen. Stefan hat auch angeboten, kleinere Auflagen zu erstellen, wenn Content da ist, also von Logfiles und Flyern. Aber wir halten zunächst einmal fest, die Themenwochen finden jeweils in einem Quartal statt, sind bundesweit, werden organisiert von einem Orga-Team und der Input, welches Thema gewählt wird, läuft über das Team PolGF Bund. Das bleibt. Das ist das wichtigste Standbein, das ist sozusagen der Stamm. Wenn andere Piraten von sich heraus kleinere Themen behandeln, ist ihnen das unbenommen. Aber das ist dann nicht die Themenwoche, die bundesweit stattfindet. Wir wollen das zunächst einmal, wir sind jetzt in der Planungsphase, in der Vorbereitungsphase der dritten Themenwoche. Wir wollen das jetzt noch nicht zerfasern lassen. Darum mein Hinweis an dieser Stelle, damit wir unsere Kräfte auch gebündelt halten. Danke. Okay, können wir dann zum nächsten Thema gehen oder gibt es dazu noch Redebedarf? Ich würde ganz kurz noch anmerken, dass ich den Eindruck habe, dass die Themenwochen in der parteiinternen Öffentlichkeit noch besser transportiert werden könnten. Das können natürlich alle PolGFs in ihren jeweiligen Landesverbänden, aber ich würde mir wünschen, dass das auch vom Orga-Team nochmal ein bisschen gepusht wird. Gepusht in dem Sinne, als dass in der parteiinternen Öffentlichkeit idealerweise jeder weiß, dass da was vorbereitet wird, was da vorbereitet wird und wer Ansprechpartner ist. Also es ging eine E-Mail an jedes Parteimitglied mit dem Hinweis auf diese Themenwoche, die wir jetzt durchgeführt haben. Da war jeder informiert. Ja, jeder, der es gelesen hat und nicht schon wieder vergessen hat und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus will. Eigentlich nicht. Also ich erwarte vom Parteimitglied schon, wenn er angeschrieben wird vom Bundesvorstand, mit dem Hinweis, dass er das liest. Wenn also so eine E-Mail nicht liest, dann glaube ich, hat er auch nicht das Interesse. Also ich weiß nicht, was wir noch mehr machen sollen, als jedem Mitglied eine E-Mail zu schicken, PolGF zu informieren, in der Team-PolGF-Sitzung und Mammel-Sitzung zu machen und so weiter. Also wenn du da noch weitere Vorschläge hast, herzlich gerne. Aber mir fällt im Moment da nichts ein. Vielleicht darf ich dazu noch anmerken, gerade die jetzt zweite Themenwoche wurde ja dermaßen gepusht. Das ging über die AGs, das ging über den Tag der politischen Arbeit. Wir hatten mehrere Mumble-Sitzungen, also nicht Sitzungen, sondern Frequently Asked Questions, wo also Experten, ich denke da beispielsweise auch an Brandenburg, Rede und Antwort standen. Was kann man, bitte machen Vorschlag, da noch mehr tun, um das weiter bekannt zu machen, dass wir die Themenwochen haben? Nein, das war nicht mein Ansinnen, die Themenwochen bekannter zu machen, obwohl ich das fürchterlich gut fände. Aber was ich meinte eben war, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, vielleicht den Leuten doch nochmal ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, Durchblick zu verschaffen. Ja, es ist eingeladen worden und wenn ja, jeder das bekommen hat, ist es wunderbar. Kann aber auch sein, dass vielleicht genau der passende Kandidat, um mitzuarbeiten, an dem Tag, wo er die E-Mail bekommen hat, keine Zeit hatte und ihr wisst das alle, die wandern nach unten weg, man hat es vergessen. Vielleicht nach 2 Wochen nochmals darauf hinweisen. Sowas in der Art stelle ich mir vor. Ja, dann war das jetzt ein Missverständnis. Ich dachte, du wolltest auf die Themenwoche selbst hinaus, dass da jeder informiert ist. Die Phase, dass wir Mitarbeiter, die inhaltlich jetzt arbeiten können, suchen, der wir jetzt sind, da haben wir im Moment den Ansatz, dass normalerweise die Themenbeauftragten ihre Leute, die inhaltlich arbeiten, ja kennen. Und über die Themenbeauftragten wollen wir eben das bekannt machen. Es ist natürlich schwierig, jetzt allen Mitgliedern sozusagen da eine Info an dieser Stelle zu geben. Also da hätte ich das Vertrauen, eben, dass die Themenbeauftragten ihr Umfeld so weit kennen, dass sie, wir brauchen ja nur ein Team von 4, 5 Leuten, mehr wird schon wieder schwierig, dass wir da entsprechende Piraten inhaltlich gut arbeiten können, finden. Ja, ich schildere jetzt mal mein konkretes Anliegen. Ich bin von einem emeritierten Universitätsprofessor angesprochen worden, der davon hörte, dass wir jetzt diese Themenwochen machten. Und der wusste, der ist auch Pirat, der müsste also auch, wenn er nicht den Haken an der falschen Stelle gelassen hat, auch diese Mail bekommen haben. Und der war quasi sauer, dass er in der auf der Mailingliste AK-Bildung zum Beispiel sowas nicht gesehen hat und. Also der würde sich fürchterlich gerne anbringen, hatte jetzt aber große Not, wohin wende ich mich? Das kann ich jetzt, dem kann ich jetzt abhelfen, klar, tue ich auch, aber ich halte eine solche Situation, wie ich sie jetzt mit dem Mann erlebt habe, für durchaus häufiger möglich. Und insofern fände ich es schön, wenn wir in der frühen Phase vielleicht doch noch ein bisschen öfter oder vielleicht auch nochmal anders, da habe ich jetzt aber keine Idee, darüber informierten. Dahinter steckt die Aussage, wir suchen uns die Aussage, jetzt zitiere ich, wir suchen uns 4, 5 Piraten, die da sattelfest sind. Ende Zitat, die trage ich mit, aber ich würde sie erweitern wollen. Warum sollen wir mögliches Potenzial, was darüber hinaus existiert, verschenken? Okay, jetzt habe ich alles kaputt geredet. Nein, ich überlege nur, wie kommen wir an so jemanden denn heran? Also an diesen emeritierten Professor wären wir ja wahrscheinlich nicht herangekommen. Ja, ich denke mir da auch nochmal was zu aus. Ich habe da im Moment keine Lösung für. Mir brennt es nur auf der Seele, es ausgesprochen zu haben. Hatte natürlich die Hoffnung, dass euch da jetzt blitzartig was Tolles einfällt. Mir ist im Moment nichts dazu eingefallen. Ich halte das im Hinterkopf und vielleicht haben wir ja nächste Woche was. Vielleicht kann ich dann auch irgendwie was vorschlagen. Ich habe es mal als Anregung einfach mit ins Pad geschrieben. Hoffentlich haut das so hin, Marsch. Wenn nicht, dann feel free to correct. Danke. Astrid, eben nicht durch Pushen des Termins, wenn Themenwoche gemeint ist, natürlich Pushen des Nachfragens um Sachkompetenz, um Mithilfe von Sachkompetenz. Darum ging es mir ja. Okay, gibt es dann dazu noch weitere Redenbedarf? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, Freiheitsserver, es gibt nichts Neues, Astrid? Es gibt nichts Neues, nein. Okay, Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Ist da heute jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, Wahlkampf Berlin. Da muss ich mal gucken. Da gehe ich davon aus, dass Therese heute den Link zu spät bekommen hat oder noch nicht aus der Arbeit raus ist. Wenn das heute nicht mehr kommt, dann packe ich das für morgen in den Gist. Nun gut, dann... genau, Folgeberichte. Ja, richtig, ich gebe direkt an Astrid. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. So das Wichtigste, was im Moment läuft. Bei mir ist es Orgafu, TDPA, BPT, BEO, sicherlich dann jetzt demnächst auch das Team PolGF und Themenbeauftragten-Treffen jetzt in der Pipeline zur Vorbereitung. Christos war auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg und hat ansonsten ziemlich rotiert. Tut also viele Dinge. Ich bin jetzt echt nicht im Kopf. Ich bitte da sehr um Entschuldigung. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zu den Ereignissen des heutigen Tages, die ich sehr gerne an euch loswerden möchte. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, damit das einigermaßen vernünftig formuliert ist. Von daher ist das jetzt eine Mini-Ansprache. Ich bitte um Verzeihung. Ja, die Opfer, ihre Angehörigen und Kollegen und auch die Angestellten des Flughafens und des U-Bahn-Betriebs in Brüssel haben natürlich mein ganzes Mitgefühl. Ich habe trotzdem eine Bitte an euch. Geht sachlich mit diesen Ereignissen um. Bezieht euch bitte ausschließlich auf Fakten. Wenn jetzt Menschen angesichts der Bilder, die sie im Fernsehen und im Internet zu sehen bekommen, den Kopf verlieren und rechte Parolen nachplappern, dann habt bitte die Geduld, den Emotionen dieser Menschen sachlich entgegenzutreten und auf Herabsetzung zu verzichten. Abgrenzen ja, niedermachen bitte nicht. Es ist gerade jetzt immens wichtig, dass wir die Menschen, die auf einfache Weise Schuldige ausdeuten möchten, davon überzeugen, dass dieser einfache Weg falsch ist. Sonst lassen wir zu, dass die Gesellschaft noch mehr gespalten wird, als das sowieso schon der Fall ist. Und das wäre nun wirklich nicht gut. Bitte sorgt dafür, dass unsere Argumente leicht verständlich und sachlich vorgetragen werden, auch und gerade in sozialen Medien. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke an Astrid und zu 100% unterschrieben. Ja, Astrid, auch von mir danke. Ich habe mal ins Bett ein Beispiel aus Thüringen von der CDU reingemacht, wie man das also absolut nicht machen sollte. Ich habe mich heute mit einer extrem angelegt. Wenn ihr möchtet, kann ich den Text auch ins Pad posten. Ihr dürft das gerne dann Raubmord kopieren, wenn ihr möchtet. Soll ich? Ja, mach mal, dann ist es da. Okay, gut. Wenn es dazu nichts mehr gibt, dann die Frage, ob aus Baden-Württemberg jemand da ist. Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehe ich an Bayern. Ja, danke. Ich mache es auch kurz. Die Servicegruppe Presse Bayern unterstützt die laufende WLAN-Klage von unserem Gemeinderat Tobias McFadden. Da sind gerade auch am 16.03. einige Pressemitteilungen von uns herausgegeben worden. Die Presse ist kontaktiert worden, als wir bei der Erstberichterstattung gemerkt haben, dass alles erwähnt wird, nur nicht, dass ein Pirat der Klagende ist und die Piratenpartei dahinter steht. Das hat gefruchtet. Wir haben also da einen Lernprozess durchlaufen, wie wir tatsächlich in den Medien so erscheinen, um erwähnt zu werden, dass wir nicht als Trolle auftreten, aber doch einen Anstupser geben können. Das war wichtig. Wir haben von Bayern aus auch mit der Bundes-PR kooperiert, die das Ganze ja schon im Vorfeld vorbereitet hatte. Und insofern am Tag, wo die Schlussplädoyers letzte Woche gehalten wurden, dass das also im Vorhinein und während des Tages noch gecovert werden konnte. Die Bundes-PR legt einen Pressespiegel ja turnusgemäß an, da kann man einiges nachlesen. Die SG-Presse Bayern, sprich also unsere Pressesprecherin, hat ebenfalls mal festgehalten, wo überall die Piraten, weil es ja ein bayerischer Pirat ist, der klagt, wo sie dann in den Medien aufgetaucht sind. Das ist so umfänglich, das kopiere ich nicht hier hinein. Ich kann aber den Link gleich noch nachtragen. Ansonsten, die Themenwoche Digitale Infrastrukturen wird natürlich von uns aktiv begleitet und vorbereitet auch. Wir sind im Gespräch mit den Düsseldorfern, sondern nordrhein-westfälischen Piraten, um den Netzpolitikkongress vorzubereiten. Da sind jetzt die Nordrhein-Westfalen am Zuge, ihre Referenten zu benennen. Von uns aus waren ja einige schon kontaktiert und hatten zugesagt. Wichtig an dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass wir als Landesverband die Piraten in Berlin unterstützen, und zwar mit einer nicht zweckgebundenen Zuwendung in Höhe von über 21.000 Euro. Wir hatten in der letzten Woche während unseres Landesvorstandsmambels, unseres öffentlichen, auch den politischen Geschäftsführer aus Berlin bei uns, um erklärt zu bekommen, wie die Piraten denn in Berlin den Wahlkampf aufbauen und auch ein bisschen lernen, wo wir vielleicht auch unterstützen können. Eine sehr fruchtbare Ebene ist das im Moment, ohne Gehässigkeiten, wirklich zielbezogen wo wir an einem Strang ziehen können. Gut, wir haben derzeit eine recht gut laufende Social-Media-Kampagne aus Bayern. Die läuft unter dem Hashtag Haltung zeigen und benutzt also Fotos und Statements von Piraten gegen den aufkeimenden Rechtspopulismus. Wer dort mal nachschlägt oder wissen möchte, wer Ansprechpartner ist, ist Marion Ellen, unsere Pressesprecherin, und Dietmar Hölscher. Ansonsten läuft unsere Kampagne Wie digital ist deine Gemeinde weiter und das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz haben wir stillschweigend begraben. Wir bekommen einfach nicht die erforderlichen 25.000 Unterschriften zusammen, auch mit Unterstützung der FDP nicht. Da haben wir also beschlossen, lieber einstampfen, als dass wir das jetzt noch versuchen, in diesem Jahr irgendwie durchzubringen. Das funktioniert so nicht. Termine, ich habe jetzt mal ein bisschen zurückgegriffen. Wir hatten Klausurtreffen, Klausurtagung nennt sich das, aller Bezirksvorstände. Da wurde einiges geregelt. Wir haben über Finanzen gesprochen, wir haben über Pressearbeit gesprochen, über Wahlkampf. Wir werden in Bayern ein Wahlkampfseminar haben, wahrscheinlich im Sommer, wahrscheinlich in Kipfenberg-Arnsberg. Es wird auch über die Pressearbeit gesprochen werden, die in der Piratenpartei Land auf, Land ab gemacht wird. Also von der Bundes-PR runter über die Landesebene. Kannst du etwas kürzer nicht noch fassen? Wir haben bereits 36 und sind erst bei Bayern. Okay. Ja, einige sind nicht da, also insofern amortisiert sich das ein bisschen. Wenn ich den Termin bekannt geben kann, wenn wir uns auf einen Ort festgelegt haben, sind nicht nur bayerische Piraten eingeladen, sondern auch Piraten aus anderen Landesverbänden an dieser Fortbildung mitzuwirken. Hintergrund, die Bundes-PR hat auch kein Geld und die Terminfindung wird da ebenfalls schwierig sein. Insofern könnte es durchaus sein, dass die Bayern eine ganz gute Seminarreihe da auf die Reihe also einrichten und die Bundes-PR möglicherweise aus Terminzwängen auch nicht mehr dazu kommt. Gut, das war's. Danke. Okay. Gibt es Fragen zu Bayern? Ja, Olaf, hast du gerade gesagt, aufkeimender Rechtspopulismus? War das eine Frage? Ja. War das ein Hinterfragen oder kannst du das etwas spezifizieren? Ja, das war ein Hinterfragen. Das ist ja wohl nicht mehr nur aufkeimend, das ist ja schon voll erblüht. Also ich hänge mich jetzt nicht auf an einzelnen Worten auf. Du kannst das auslegen, wie du magst. Du kannst Rechtsextremismus, rechts oben, unten, wie auch immer. Das Phänomen, das ich beschreiben will, ist uns allen bekannt. Nimm das Wort, das dir recht ist, aber kritisier nicht, dass ich vielleicht ein falsches Wort benutzt habe oder nicht das korrekte in deinem Sinne. Okay? Danke. Ja, okay. Ich hätte auch noch eine Anfrage, weil ich gerade über die Zahlen für die Unterstützung sehr überrascht bin. Bestünde da auch die Möglichkeit, dass wir im Saarland auch irgendwelche Unterstützung aus Bayern kriegen könnten, finanzieller Art, dass wir da mal offiziell anfangen, weil unser Budget ist ungleich kleiner und wir haben hier einen ungleich höheren, schweren Wahlkampf zu führen, eine schlechte Ausgangssituation für das nächste Jahr. Kommt auf die Fragestellung an, beziehungsweise die Antragsstellung. Wir haben durchaus einen Präsentationstopf. Wir haben auch Prioritäten. Das heißt, viele Piraten in Bayern sehen etwa die Abgeordnetenhauswahl in Berlin als Meilenstein und Unken. Wenn wir es dort nicht schafften, wäre das der Untergang der Welt. Ich bin nicht der Auffassung, auch dann wird die Welt weiter existieren, wahrscheinlich. Aber es gibt eine emotionale Bindung an Berlin. Nichtsdestotrotz, wir haben auch Wahlkampfunterstützung geleistet für Baden-Württemberg, selbst wenn sie klein war. Wir hatten auch ein Reisekostenbudget dafür zur Verfügung gestellt. Tret einfach an mich heran oder an den Landesverband, an Niki, an unsere Landesvorsitzende. Da wird sicherlich was drin sein. Da werden wir was machen können. Hört sich gut an, werden wir machen, inoffiziell dann, also nicht über diesen Kanal. Danke dir. Nochmal vielleicht zur Klarstellung, weil ich denke, zu wissen, zumindest zum Teil, wo das herkommt. Ron und noch ein anderer Pirat aus München hatten auf zwei Marinas letztes Jahr eine Strategievorstellung gemacht, einen Strategietalk. Und der geht ungefähr so, lasst die Wahlen aus, die wir sowieso nicht gewinnen können und versucht dort einen Prozent zu holen, aber steckt nicht zu viel Energie rein und konzentriert euch auf die, wo wir tatsächlich reelle Chancen haben. Und sie haben die Berlin-Wahl als eigentlich die einzige Wahl in diesem Jahr identifiziert, wo wir tatsächlich die Chance hätten, nochmal einzuziehen. Und wenn wir das schaffen, wäre auch gegenüber der Presse die Mehr, die Piratenpartei ist tot, natürlich weg. Insofern ist es durchaus angebracht, in die Berlin-Wahl relativ viele Ressourcen zu stecken. Und ich glaube, das ist das, wo, das ist der Gedanke, wo das herkommt. Sehr gut zusammengefasst. Bravo. Okay, gibt es da noch weitere Fragen nach Bayern? Wenn dem nicht der Fall ist, dann gucken wir direkt weiter auf Brandenburg in dem Fall, weil Berlin ja oben schon nicht da war. Jo, guten Abend. Wir hatten am letzten Samstag einen Landesparteitag gehabt, der sich vor allen Dingen mit Satzungsänderungen und dann auch noch ein bisschen mit Programmatik beschäftigt hat. Er konnte nicht annähernd bis zum Ende durchgeführt werden, jedenfalls nicht mit allen Programmpunkten, weil wir uns relativ lange mit internem Hickhack aufgehalten haben bezüglich Versammlungsleitung etc. pp. Und dann auch lange über Satzungsänderungen und uns unterhalten haben, die dann zum Teil auch vertagt worden sind. Am weitestgehende beschlossene Satzungsänderung war die nach einer Übernahme der Mitgliedschaftsordnung, wie sie im Bund ist, sprich, man muss schon die 3-Monats-Frist zur Stimmberechtigung, die gibt es jetzt bei uns auch nicht mehr. Dieser Hickhack, der scheint sich jetzt mittlerweile auch hier im Pet-Chat zu manifestieren. Hier ist auch eine weitere private Meinung verlinkt, wie man diesen Parteitag wohl aussehen kann. Wir werden am 25.06. in Potsdam einen Landesparteitag haben und da gibt es mittlerweile auch Bewerbungen für den Vorstand. Zumindest die gute Nachricht ist, dass es gibt Bewerbungen. Oh, und ansonsten ja, gibt es nicht so viel zu berichten aus Brandenburg. Okay, noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann gucken wir weiter nach Bremen und Hamburg, da ist glaube ich niemand da. Alex Schlapper hat sich für heute entschuldigt. Mecklenburg-Vorpommern. Genau, richtig. Wollen am Beitragsänderungsverfahren des Bundes teilnehmen, beraten über Rechenschaftserstellung durch die Bundesverwaltung, wollten Vogelfutteraktionen unterstützen, was nicht mehr nötig ist. Das soweit aus Mecklenburg-Vorpommern. Dann gebe ich an Niedersachsen weiter. Oder muss ich das mit der Grippe im Pet so interpretieren, dass du heute nicht reden kannst? Ja, da haben wir doch vorhin schon was gesagt, oder? Ich bin da. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, ich hatte nur am anderen Ohr unsere Pressetelco gleichzeitig hier. Ich musste da irgendwas machen, weil ich demnächst unterrichten muss und so ein bisschen unsere Leute im Presserecht schulen. Deswegen, das war eben gerade so ein Thema. Egal, also hier aus Niedersachsen, ihr seht ja, was ich hingeschrieben habe. Ne? Die Kekak-Grippe, das kann ich nur wiederholen. Ich bin immer noch nicht ganz fit, aber so langsam geht's wieder. Ich habe bis gestern noch gelegen mit Fieber und sowas. Nichts zu machen. Außer die Aufstellungsversammlung, die wir hatten am Samstag für Hannover, Stadtrat und Region. Jetzt fehlen noch 2 Aufstellungsversammlungen. Eine für die Kommunalrat. Und dann sind die fortlaufenden Listenplätze, also ab 2 nach oben bei der nächsten dran und dann noch eine, also eine dritte, die wir irgendwie alle in diesem Monat machen. Und da war am Samstag die erste von, da habe ich mich dann gedopt und war dann doch da. Und das war eigentlich sehr gut und es waren auch überraschend, sagen wir, viele Leute da. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es sind auch in den letzten 2 Wochen einige Leute eingetreten wieder auf einmal. Da tut sich also auch so ein bisschen was hier in der Gegend. Was nach wie vor fehlt, sind aktive Leute, die auch so ein bisschen fit sind und in ihrem Bereich so halt Experten eventuell. Also haben so wirklich ein bisschen Knowledge-Fail hier. Also da suche ich gerade so ein paar Leute, die noch mitmachen. Ansonsten nichts weiter passiert. Es ist immer noch die Anti-TTIP-Demo in Vorbereitung. Ich war letzte Woche allerdings nicht auf dem Treffen wegen, naja, offensichtlich krank. Und ja, ansonsten würde ich mich persönlich sehr freuen, euch mal in Person zu sehen, irgendwann demnächst, weil ich glaube, es gibt wirklich eine ganz große Menge zu besprechen und vor allen Dingen hier für Niedersachsen. Wir sind ja die Nächsten dann im September. Und ab jetzt geht halt richtig der Wahlkampf los, ne? Ja. Adam, du hast einen furchtbaren lauten Ton im Hintergrund bei dir. Das ist ganz, ganz unangenehm. Also irgendwo ein merkwürdiges Heulen, das ist ganz anstrengend. Aber gut, ja, gibt es dazu noch Fragen? Ja, zu dem Treffen. War da nicht eins anberaumt? Wir hatten was in unserer Twitter-Gruppe von 30.04. Ich habe noch eine Frage. Denkt ihr dran, dass ab Himmelsfahrt in wo das Atomendlager ist, dass ihr da irgendwas machen solltet? Damit vorleben. Da sind Veranstaltungen und das ist immer ab Himmelfahrt gibt's da, es ist da ein riesen Zeltlager und sehr viele Informationen reinklinken. Das waren jetzt, glaube ich, zwei Fragen, oder? Ich habe jetzt eben nur das Wort Himmelfahrt verstanden und sonst hat das irgendwie ganz irre gebrummt im Hintergrund bei mir und dass wir nach Himmelfahrt irgendwas machen sollen. Ich habe gefragt, ob ihr am Atomkraftwerk, also am Endlager, da ist ab Pfingsten, da ist eine große Veranstaltung und da, ob ihr da auch eine Informationszelt aufbauen wollt. Ich weiß von der Veranstaltung am Atomkraftwerk bis jetzt noch nichts, aber... Nicht Atomkraftwerk, sondern am Endlager. Meinst du Urleben? Moment, ja, jetzt nochmal. Also, und da Leute, jetzt verstehe ich gar nicht. Da war niemand da von den Piraten. War das jetzt eine Frage oder... Das ist eine Frage. Also, oder? Es ist... Das beginnt Himmelfahrt und geht bis Pfingstenmontag. Ja, gut, danke, dass du mir das sagst. Ich hatte da bis jetzt überhaupt keine Information drüber, aber wenn es in Gorleben kracht und wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind. Ja, bei mir ist es momentan auch ein bisschen Schwierigkeiten. Gut. Weißt du, was das Beste ist in solchen Fällen eigentlich immer? Dann dem dazugehörigen Landespol-GF eine Mail zu schreiben und zu sagen, huhu, hier Termin wichtig, dann kann er sich das aufs Docket schreiben, weil im Moment scheinen ja doch irgendwie so ein bisschen akustische Verständigungsprobleme zu sein. Ich verstehe nämlich auch nur die Hälfte. Gut, ich hätte auch darum gebeten, dass wir das Zügelsprechen an der Stelle unterbrechen, auch im Hinblick auf die Zeit, bitte. Ocean, schreibe am besten Dingens eine Mail, Sailor Wolf, das ist dann so, glaube ich, am einfachsten. Ich habe es nur als Empfehlung gesagt. Ja, okay. Dann jetzt. Ich hatte noch zwei weitere Fragen, glaube ich, noch. Einmal die bereits gestellte von, ich glaube, Pager 7 war das. Wobei ich nicht genau weiß, worauf sich die bezieht. Das müsstest du dann vermutlich sagen, Adam. Und dann danach, ich glaube, Jörg noch was. Und dann danach wiederum noch Masch. Also eigentlich drei. Also Adam, kannst du noch zu dem was sagen, was gerade eben noch gesagt wurde bezüglich des Termins? Da bin ich auch nicht ganz mitgekommen, worauf sich das bezog. Ich glaube, es bezog sich darauf, dass man bei der letzten PolGef Mumble beziehungsweise auf Twitter ein Real-Life-Treffen besprochen hatten zu einem bestimmten Termin. Exakt. Und zwar 30.04. und da hatten relativ viele Leute schon gesagt, geht nicht. Und deswegen nochmal die Frage in die Runde, weil ich da offensichtlich noch ein Informationsdefizit habe, ob ein fester Termin für ein PolGF-Treffen steht, eventuell in Verbindung mit dem 1V-Treffen, oder ob wir uns da einen neuen suchen oder überhaupt keinen suchen oder keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich dich. Das ist die 1Vs hatten sich den 30.04. zusammengedudelt und uns dann Bescheid gesagt, hallo, ihr kommt auch, ne? So war das. So schien das gelaufen zu sein, ja. Genau weiß ich es auch nicht. Ja, okay, das war jetzt sehr salopp formuliert, Verzeihung. Die hatten, der 30. war, also eine Woche vorher sollen die 1Vs sein und eine Woche später dann die Polges. Und da hieß es dann, dass die meisten, dass die nicht können, sowas. Ja, also wie auch immer, das Team PolGF plus Themenbeauftragten-Treffen geht jetzt in die Planung. Da werde ich mich jetzt hier kurz vor Ostern auch mit Dings zusammensetzen, mit Michael Kittlaus. Und dann gucken wir, welchen Termin wir haben wollen. Also prinzipiell gesehen würde ich mich da nicht irgendwo vorher treiben lassen und von wem. Aber ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass das 1Vs und PolGFs gemeinsam sein sollten. So ist es auch gesagt oder geschrieben worden, richtig. Und das war es auch, Geoffrey, was ich sagen wollte. Der 30.04. war der gewünschte oder vorgeschlagene Termin, zu dem aber eine große, wenn nicht gerade die Mehrzahl der Folge-Fs gesagt haben, dass sie an dem Termin nicht können werden. Das war mein Wortbeitrag, Geoffrey. Alles klar, wunderbar. Ich glaube, damit sind dann jetzt an dieser Stelle alle Klarheiten beseitigt, oder? Ja, also so kam das bei mir eben. Weil kann sein, wenn 3/4 von euch nicht können an einem Tag, ist es ja Quatsch. Und wenn, dann müssen wir schon zusammen. Okay, können wir dann zum nächsten gehen? Geoffrey, heißer Tipp, frag nicht immer, sondern sag einfach, ich gehe dann mal weiter. Weil wenn irgendjemand was will, wird er dich unterbrechen. Und so warten immer alle auf die Antwort, ob wir das denn dann tun können. Ja, du hast nicht unrecht, aber ich war mir da gerade wirklich nicht sicher, ob da jetzt noch Redebedarf ist. Nun gut, sei es wie es sei, dann gehen wir jetzt einfach zum nächsten Landesverband weiter. Als da wäre nämlich Nordrhein-Westfalen, genau, Marsch. Jo, wir hatten in der letzten Woche eine Zahl von K-Office-Terminen. Ihr wisst ja, die Landtagsfraktion geht zu den Leuten vor Ort mit so einem lustigen Gespann, mit ausgebautem Medienmobil. Diese Termine 1, 2, 3, 4, 5, 6 waren gemischt erfolgreich, aber ich denke, dass wir zu jedem Termin irgendwo zwischen 2.000 und 6.000 Menschen zumindest sichtbar geworden sind. Die Gespräche mit den Menschen waren unterschiedlich gut und unterschiedlich viel. Letztlich finden aber überall gute Gespräche auch statt. Zu allen Terminen haben die stattgefunden. Bis hin zu leuchtenden Augen und Begeisterung, wie toll wir Piraten das machen, dass wir die Menschen einbinden. Am vergangenen Wochenende hatten wir den LPT in Soest, Satzungsänderungen und Programmanträgen. Wir haben an diesem Landesparteitag, ich finde, extrem viel debattiert und politische Diskussionen geführt. Ich fand das sehr erfrischend. Ich glaube, auch die Mehrheit der Anwesenden fand das erfrischend. Aufgemacht haben wir den LPT mit einem Live-Act von Team Raccoon. Den Link habe ich dahinter gestellt. Passt ziemlich gut zu unserem Thema, weshalb wir die angefragt haben. Und yay, die sind gekommen und haben dann da auf der Bühne gerockt. Wie schon gesagt, wir haben viel politisch debattiert. Michelle hat da auch eine starke Rede gehalten, die nicht unbedingt in der Choreografie war, aber die hat sich so ergeben. Wir haben Meinungsbilder zur Vorgehensweise oder zu Vorgehensweisen für den kommenden Wahlkampf in NRW eingeholt. Das war auch nochmal eine frische Debatte. Haben dazu zum Teil Beschlüsse gefasst und als Fazit kann ich sagen, der LPT war konstruktiv, der war ruhig und vor allem war er vorwärtsgerichtet. Das hat mich sehr gefreut. Damit bin ich schon fertig. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter. Nächster Landesverband müsste Rheinland-Pfalz sein, oder? Richtig, ja. Inavigo, bitteschön. Ja, ich habe eigentlich alles drinstehen und im Anbetracht der Zeit fasse ich mich da auch kurz. Ihr könnt nachlesen. Danke. Okay, gibt es noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Saarland? Ja, bei mir auch ganz kurz. Also wir organisieren jetzt den nächsten Landesparteitag und organisieren schon ein bisschen für den Wahlkampf nächstes Jahr. Und das war's auch schon. Okay, gut. Sachsen, genau, Marc. Ja, zwei Sachen, die bei uns gerade akut sind. Das eine ist, dass wir versuchen, für Chemnitz zumindest eine TTIP-Veranstaltung zu organisieren, wo die Piraten zumindest auch, oder wo deutlich wird, dass Piraten sich zumindest mitbeteiligen. Auf Anraten eines breiteren Bündnisses, die eine Journalistin letztens zu so einem Vortrag in Leipzig hatten, versuche ich das aber schon in Verbindung mit anderen und habe da ja auf der PolGF-Twitter-Liste schon ein bisschen rumgefragt und einige sehr wertvolle Hinweise gekriegt und auch ein Telefonat mit Christus zugehabt. Ich hoffe, das wird was perspektivisch irgendwie so in den nächsten, sag mal, 6 Wochen. Das andere ist Vogelfutter. Ihr habt es mitgekriegt. Die Pledge ist erfüllt. An alle vielen Dank nochmal. Auch gerade hier aus diesem Kreis haben ja einige sehr aktiv das Wort verbreitet. Jetzt harren wir mal der Dinge, die da kommen. In dem Zusammenhang hatte ich einige Pressegespräche und einige Medienartikel sind gekommen oder kommen vielleicht sogar noch. Und es wurde mir ein paar Mal entgegnet, dass das ja wohl nicht das wichtigste Thema im Moment sei und die Leute nicht verstehen könnten oder Einzelne nicht verstehen könnten, wieso sich die Piraten jetzt gerade für die Gegner dann immer, dass wir uns das nicht ausgesucht haben. Eigentlich war das eine kurze Aktion, die irgendwann letzten Sommer laufen sollte. Die sollte schon lange beendet sein. Und da man uns das Strafverfahren jetzt aufdrückt, müssen wir es halt einfach auch führen. Und dann werden wir es natürlich benutzen. Aber wir tun es nicht freiwillig. Alles klar. Von meiner Seite auch euch gutes Durchhaltevermögen bei dieser Aktion oder bei diesem, nennen wir es eher, bei diesem Problem, schweren, bei diesem schweren Schicksal. Gibt es nach Sachsen zu Marc noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Sachsen-Anhalt, jemand da? Scheint es nicht. Schleswig-Holstein, ist Kati da? Auch nicht. Thüringen, gibt es da was Neues? Nicht viel. Einzig ist, dass wir in Vorbereitung sind für den 1. Mai, weil da gibt es eine größere Demo der GB in Erfurt. Da werden wir mit einem Stand Teilnehmer Erfurt TTIP frei. Ansonsten im Augenblick nur das Übliche. Und dann noch, sind auch noch Vorbereitungen dazu im Bereich Thüringen mitmenschlich. Da sollen auch noch ein paar Dinge gemacht werden. Ansonsten ist es hier relativ ruhig. Okay, den zweiten Teil habe ich nicht mitgekriegt. Klaus, schreibst du den eben selber rein? Ja, mache ich gleich. Ich bin bloß noch an dem anderen Pad. Ich hab schon mal hier im Tagespad jetzt oben unter den Projekten schon mal, ich bin gerade am das Pad vorbereitet für die Sammlung von Links zu der Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Okay, dann gibt es dazu weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir Themenbeauftragtenberichte. Ich weiß nicht, Bruno, du hast ja was reingeschrieben. Ich glaube, der ist aber schon wieder weg, oder? Ja, ich fürchte. Gut, in diesem Fall lese ich das mal kurz vor. Also, Nummer 1, Job die TIP-Bündnis hat mich kontaktiert wegen der Aktion im April anlässlich des Obama-Merkel-Treffens in Hannover. Habe bereits mit Piraten Niedersachsen Kontakt aufgenommen, die Vernetzung scheint zu klappen. Zweiter Punkt, Urheberrecht vielleicht mitbekommen. Soundcloud, Sony, Deal und alle anderen Majors. Die Indies lässt man zumindest, was Konditionen betrifft, noch außen vor. So nach dem Motto, friss oder stirb. Ich habe bereits Kontakt mit dem Content Aggregator Believe Digital aufgenommen. Betreut den Großteil der Indies in Europa neben Contour New Media. Gustav Starr wird mir berichten, sobald es da Neuigkeiten gibt. So viel also vom Thema Urheberrecht TTIP. Jetzt zur Sozialpolitik. Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Ich habe vor ein paar Tagen via Facebook zum Thema Grundeinkommen an Sigmar Gabriel und an Frau Andrea Nahles gerichtet. Und zwar der Hintergrund war der, dass ich von Leuten darauf hingewiesen wurde, dass auch jetzt mittlerweile Kanada, und zwar die Provinz Ontario, ein BGE-Modellversuch starten wird. Und ich habe das dann zum Anlass genommen, doch mal hier die SPD mal nachzuhaken, wie die denn Grundeinkommen positioniert ist. Ich habe das öfters mal bei Frau Nahles gemacht, allerdings nie eine Antwort bekommen. Und deswegen habe ich jetzt auch den Herrn Gabriel mal mit reingenommen in diese Anfrage. Und ich habe dann binnen 2 Tagen eine Antwort bekommen. Die habe ich euch hier als JPEG-Datei auch reingestellt. Die Antwort könnt ihr euch mal gerne durchlesen, war nämlich unterirdisch. Und das hat natürlich dann auf Twitter und Facebook zu einer sehr starken Reaktion geführt. Ich habe diese Datei, ich habe das versucht. Ich denke, da wird man normalerweise dann immer so ein Bild sehen. Okay, also ich habe das dann auf Twitter und Facebook verbreitet und es hat dann riesigen Wirbel gemacht. Es wird auch jetzt noch darüber diskutiert. Und das wollte ich euch kurz berichten. Dann habe ich, jetzt haben wir das nämlich, was ich befürchtet habe. Okay, dann gab es ja dann eine Podiumsdiskussion, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen in Düsseldorf zu der BGE-Themenwoche. Den Referenten ein Dankschreiben per Mail zugeschickt. Und habe da auch speziell auf eine weitere Zusammenarbeit hingewiesen. Das ist jetzt hier auch gepostet, der Link in der Zeile 189. Und dann wollte ich noch kurz darauf hinweisen, weil eben so ein bisschen die Diskussion kommt, ja, wie werden wir eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen und so weiter. Ich kann nur Folgendes sagen, es liegt so ein bisschen daran, was man kommuniziert. Ich kann nur so viel sagen, wenn wir von der Piratenpartei Sachen zum Thema BGE posten, dann poste ich das mittlerweile auch bei Facebook, bei ganz anderen Gruppen. Und mir wurde mal am Anfang gesagt, die sehen das nicht gerne, wenn Parteien da etwas reinposten. Ich kann das nur negativ beantworten. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, dass sie das nicht wünschen. Im Gegenteil, die Leute freuen sich darüber, dass sie direkte Informationen von uns bekommen zum Thema BGE. Dann komme ich auch schon zum Schluss. Es gibt nämlich hier noch die Termine, die jetzt anstehen. Und damit mache ich dann auch Schluss. Wir haben heute Abend nämlich noch eine BGE-Mammelsitzung. Alles klar, ich danke dir. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, Frage und Hinweis, Gernot. Ich habe reingesetzt zwei Zeilen nochmal. Und zwar war ich letzte Woche ja in Berlin, unter anderem bei einer Tagung der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema Arbeit in der Zukunft. Digitale Arbeit war auch das Thema. Es ging da auch um das Problem Clickworker, Crowdworker, die Selbstausbeutung, die dadurch stattfindet, dass hier auch keine gesellschaftlichen, rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Form der Arbeit bestehen, ist ein Thema einer Expertenkommission der Hans-Böckler-Stiftung, die im Frühjahr jetzt einen Abschlussbericht bringen will. Und ich denke, wir wollen ja die digitale Revolution, die Veränderungen in der Gesellschaft begleiten. Das ist ja nun ein klassisches Thema, eben neue Formen der Arbeit durch digitale Möglichkeiten. Ich denke, da sollte sich die AG Sozialpolitik mit der AG Wirtschaft einmal zusammentun, weil es sind hier einfach noch keine Rahmenbedingungen definiert. Und aus meiner Sicht ist das ein klassisches Thema für uns als Piratenpartei, das wir auf jeden Fall aufgreifen sollten. Ja, sehe ich genauso und ich danke für diesen Hinweis. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, verabschiede ich mich dann auch schon für heute, weil ich gehe dann rüber zu unserer AGBGE-Mammelsitzung. Danke fürs Zuhören. Alles klar. Gut, dann gucken wir weiter. Ich mache dann jetzt etwas schnell mit der Durchfrage. Ich mache das jetzt einfach umgedreht. Von den Sachen abgesehen, die bereits im Pad stehen, gibt es noch jemanden, der noch da ist und noch nichts reingeschrieben hat? Ja, ich. Ich auch. Also nee, ich meine auch, was noch nicht im Protokoll steht. Nur, dass ich jetzt niemanden übersehe. Okay, das heißt also tatsächlich, der Einzige, der noch da ist, ist Michael Berndt, der noch nicht dran war. Das war jetzt die Aufforderung. Also ganz kurz. Wenn jetzt das kein anderer was sagt, dann denke ich, können wir jetzt dann nach deinem Bericht auch für heute Schluss machen. Okay, also ganz kurz. Wie gesagt, ich war letzte Woche in Berlin, habe auch teilgenommen am Bundeskongress Genossenschaftliche Energiewende. Es war ganz spannend. Rainer Barke, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, hat Vortrag gehalten, war in der Podiumsdiskussion da, hat indirekt, wenn man die Fragen Antworten nimmt, bestätigt, dass die Bundesregierung eigentlich so die Energiewende nicht so richtig vorantreibt oder möchte, zumindest Wirtschaftsministerium. Ein bisschen interpretiert von mir, kann ich erläutern, wenn da jemand Interesse hat. Was aber interessant war, ich habe zum einen mit dem Mintrup von der SPD gesprochen, Bundestagsabgeordneter, und mit Holger Krawinkel, die also das, was wir als Hauptaussagen in unserem Orangebuch haben, eigentlich bestätigen. Wir liegen da, denke ich, ganz gut im Trend. Und was mir aufgefallen ist, in allen Parteien, sogar in der CSU, der Josef Göppel von der CDU war da, finden wir inzwischen Bundestagsabgeordnete, die die Energiewende wirklich wollen, und zwar auch im Sinne von uns. Die sind teilweise wohl noch in der Minderheit, in der CSU auf jeden Fall, aber es scheint wirklich Bewegung reinzukommen, so langsam. Insofern war das also eine ganz spannende Veranstaltung. Dann noch zur Info, Inera-Projekt. Ich war ja schon bei einem Gespräch mit dem Projektmanagement. Das nächste Treffen habe ich mit Patrick Breyer jetzt vereinbart. Schlagen wir für den 20. Mai in Oldenburg vor. Da geht es dann halt hauptsächlich um Datenschutz und politische Rahmenbedingungen. Und ich bin nächste Woche mit unserem Landkreis, Mitarbeiter des Landkreises verabredet. Da haben wir die ganz spannende Situation. Ich hatte ja früher immer schon gesagt, wir haben hier ziemlich Stress mit dem Netzausbau, insbesondere eine Trasse, die geplant ist, will hier keiner so richtig, wir auch nicht. Und interessanterweise, dieses Inera-Projekt ist genau in unserer Region und hat schon die Aussage, dass man eigentlich noch nicht so richtig Bescheid weiß, wie die einzelnen Netzebenen zusammenarbeiten. Es sollen 40.000 Messstellen installiert werden, damit man mal lernt, was eigentlich los ist in unserer Region. Und genau in dieses Projekt hinein soll eine 380-KV-Trasse gebaut werden, ist bei der Bundesnetzagentur im Netzentwicklungsplan. Planfeststellungsverfahren soll bald beantragt werden. Das passt natürlich überhaupt nicht, dass auf der einen Seite man feststellt, eigentlich wissen wir noch gar nicht so richtig, wie hier die Verhältnisse stromtechnisch sind. Auf der anderen Seite ist im Netzentwicklungsplan eine neue Haupttrasse geplant. So, das will ich mit dem Landkreis mal diskutieren und wahrscheinlich auch mit anderen Stellen noch. Also das bleibt bei uns hier in der Region spannend. Gut. Gibt es dann noch weitere Sachen, die wir heute sprechen müssen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann würde ich an dieser Stelle die Sitzung auch schon gerne beenden, weil ich weil wir etwas über der Zeit sind schon. Sache in Top 5 aktuelle politische Lage, die jetzt hinten runterfällt, da sei dazu gesagt, ich habe das gerade eben noch an Bruno geschickt, sodass es auf jeden Fall noch beim Beauftragten ankommt und nicht verloren geht. Ja, Joffrey, ganz kurz zum Abschluss und Astrid, weil du gesagt hast, Michael Kittlaus und das Ganze, ich habe mittlerweile in der Zeile 82 das Pad verlinkt. Schon mal leicht, ich habe das ein bisschen angefangen, vielleicht auch schon eintragen, Informationen und natürlich auch wer mitarbeiten will und vor allen Dingen auch Olaf oder so aus der Marinas und die ganze Sache, wer noch Links hat, bitte eintragen, dass man da beim nächsten Mal vielleicht schon einen kleinen Stand fand. Danke. Okay, dann gehe ich ihm das weiter, sobald ich morgen den Digest schreibe. Ja, und Dankeschön, Klaus, ne? Ansonsten genau, damit schließe ich die Sitzung. Bitte um das Einstellen der Aufnahmen. Danke euch allen für euer Kommen, für die Infos und verabschiede euch bis zum kommenden Dienstag. Und jetzt esse ich zu Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.